hinaus. Und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich an, mein Schatz, bei dir. Kann ich gleich dabei bei dir sein, kann ich doch mein Freund an dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich an, mein Schatz, bei dir. Se eu voltar, será só pro teu amor, só pro teu amor, pois meu mundo pertence a ti.